das ist doch nicht möglich. Sie ist tot, richtig? Just, nicht anfassen! Ihr Gesicht ist eiskalt. Da gibt es wohl keinen Zweifel mehr. Seht euch die Schläuche an. Stromausfall hat zur Erwärmung der Glühbirne geführt. Es hätte auf keinen Fall eintreten dürfen. Sie leben hier. Es ist unglaublich, aber sie lebt. Der Abgrund. Ich will nicht sterben. Lassen Sie endlich das Fotografieren und helfen Sie mir lieber, sie aus der Truhe zu heben. Ich muss da raus. Greife, Arme. Wir müssen sie dort auf die Bahre legen. Die Thermodecke da. Das ist unglaublich. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht für möglich halten. Ich schwebe durch einen Sie war doch tot. Eingefroren. Davon darf kein